Good morning, people. Guten Morgen, Leute. We will not quit. Wir werden nicht aufhören. We will keep sending you these messages. Wir werden euch weiterhin diese Andachten schicken. It's your fault because you keep listening to them and telling us that you like them. Und es ist euer Fehler, weil ihr immer zuhört und sagt, dass sie euch gefallen. Let's start a new series now. Wir beginnen jetzt mit einer neuen Serie. The series is called Identified with Christ. Die neue Serie heißt Identifiziert mit Christus. Let's start to read a good portion of the scripture. Beginnen wir damit, einen Teil in der Schrift zu lesen. Ephesians chapter 2. Epheser 2. From verse 1 on. Ab Vers 1 to verse 6. Bis 6. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Among whom also you all once conducted yourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, in denen wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. So here it's talking about our identity that we have in Jesus. Es geht hier um unsere Identität, die wir in Jesus haben. If we want to live a victorious and fruitful life, we have to have the right identity. Wenn wir ein siegreiches und fruchtbares Leben haben wollen, müssen wir die richtige Identität haben. The only one that can define us is Jesus. Der einzige, der uns definieren kann, ist Jesus. He's the one who has laid his life down for us and he's the one who paid for us. Er hat sein Leben für uns gelassen und er hat für uns bezahlt. He united us with himself. Und er hat uns mit sich selbst vereint. For our identity is in Jesus. Deshalb ist unsere Identität in Jesus. You know, we are in Christ. That means him and me today are one. Wir sind in Christus. Das bedeutet, er und ich sind eins. Because we are in Christ, we have double favor. Da wir in Christus sind, haben wir doppelte Gunst. We already have God's favor. Wir haben bereits Gottes Gunst. But Christ also has God's favor. Aber Christus hat auch Gottes Gunst. Since we and Christ are one, we have double favor. We have our favor and Christ's favor. Da wir und Christus eins sind, haben wir doppelte Gunst. Wir haben unsere Gunst und die von Christus. An amazing position to start from. Ist das nicht eine wunderbare Ausgangslage? We should start our Christian lives right from there. Wir sollten unser christliches Leben genau hier beginnen. Unfortunately, most Christians start their lives completely different. Leider beginnen viele Christen ihr Leben komplett anders. And then 20 years later they get there. Und dann 20 Jahre später kommen sie dorthin. Very wrong. Das ist sehr falsch. So, what's my identity? Also, was ist meine Identität? I'm loved in Jesus Christ. Ich bin geliebt in Jesus Christus. I'm accepted in Jesus Christ. Ich bin in Jesus Christus angenommen. I am perfect in Jesus Christ. Ich bin perfekt in Jesus Christus. I'm blessed in Jesus Christ. Ich bin gesegnet in Jesus Christus. I've died with Jesus Christ. Ich bin mit Jesus Christus gestorben. Look at this. Schau dir das an. Died with Christ. Gestorben mit Christus. So once we understand that our whole identity is only in Jesus. Sobald wir verstehen, dass unsere ganze Identität nur in Jesus ist. We understand that whatever Jesus is, whatever Jesus has, we are and we have. Verstehen wir, dass was immer Jesus ist und was Jesus hat, wir sind und wir haben. John told us. Johannes sagte uns, as Jesus was, so are we in this world. So wie Jesus war, so sind wir in dieser Welt. Actually, he didn't say as Jesus was, he says as Jesus is. Sorry, people are quoted it wrong. Er hat nicht gesagt, wie Jesus war, sondern wie Jesus ist. Sorry, ich habe das falsch zitiert. So we are identified with Christ. Wir sind mit Christus identifiziert. We are identified in his death. Wir sind mit seinem Tod identifiziert. This is very important. Das ist sehr wichtig. But you know, we must not only be identified in his death, but we must also be identified in his resurrection. Aber wir müssen nicht nur mit seinem Tod identifiziert sein, sondern wir müssen auch mit seiner Auferstehung identifiziert sein. Look what it says in verse 6 that we read. Schaut euch an, wie es im Vers 6 steht. He raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. So this has been our new identity. Das ist also jetzt unsere neue Identität. Identified in Christ's resurrection. Identifiziert mit der Auferstehung Christus. That's an incredible thought. Das ist ein unglaublicher Gedanke. I'm identified in his resurrection and in his ascension. Ich bin identifiziert mit seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt. At a place where everything else is under my feet. Ich sitze dort, wo alles andere unter meinen Füßen ist. So we're going to talk a series about being identified with Christ. Wir reden jetzt eine Serie lang darüber, mit Christus identifiziert zu sein. Morgen, we talk. Morgen geht's weiter.